zeig dich doch mal pur. Wenn du hier so rumsitzt und ich red mit dir, wovor hast du Angst, dass ich dich verletz? Schluss mit dem Theater, lass die Maske fallen. Schluss mit dem Theater, ich will dein Gesicht. Schluss mit dem Theater, lass die Maske fallen. Schluss mit dem Theater, ich will dein Gesicht. Sag mir, was du willst, zeig mir, was du fühlst. Wie soll ich verstehen, wenn du dauernd lügst? Was ist noch von dir, wenn du dich versteckst? Schluss mit dem Theater, lass die Maske fallen. Schluss mit dem Theater, ich will dein Gesicht. Schluss mit dem Theater, lass die Maske fallen. Schluss mit dem Theater, ich will dein Gesicht. Wer ist, wir lügen uns nur an. Keiner zeigt, was er will, wir spielen versteckt. Keiner traut dem anderen, das, was bleibt, ist Angst.